Freunde, hört zu, ich muss euch was sagen, die Geschichten über Monster sind wahr. Nicht unter deinem Bett, nicht in deinem Schrank, ja, es schläft zu tief im Ozean, in dem jeder mittlerweile schwimmt, auch wenn du's gar nicht willst als Kind. Und es weiß von Anfang an Bescheid. Und du surfst über Wellen, schreibst etwas in den Ozean. Du denkst, der Wind verwischt es, nein, es bleibt und du vergisst es. Und das Monster steigt empor, die langen Arme kriegen dich sofort, ja. Hallo, Mr. Datenkrake. Diese Geschichte ist wahr. Und jeder Captain flieht mit seinem Schiff, ob Offizier oder Pirat. Na, na, na, na, na, na, na. Mr. Datenkrake hat immer Hunger. Und Kinder, ihr fragt euch bestimmt, wo all die Helden sind, die uns beschützen sollen. Ja, die Großen und Starken, die Klugen und Smarten und einfach die, die das Richtige wollen. Die das Monster verjagen, erschlagen oder zähmen und an Tacheles reden, Mann, pass auf, das ist unser Leben. Denn der Krake ist hungrig, er frisst, was du ihm gibst. Ob du's brauchst oder liebst, ist ihm egal. Und er merkt sich alles, wo du wohnst, wie du heißt, wo du gestern schwimmen warst. Bestimmt hat er viele Freunde oder Mitschwimmer, wie kleine Fische am Bauch eines Blauwals. Ja, dieses weiße F plus blauer Hintergrund. Kinder, nicht dort schwimmen, denn dort ist es ungesund. Und wenn ihr helfen wollt, pinkelt ins Wasser mit viel Eifer, einfach weil's der Krake 6 Monate speichert. Ha! Diese